Zu Beginn hören wir den Titel Farbwolken für großes Ensemble von Katrin Klose. Armando Merino leitet die Aufnahme mit dem Ensemble Der gelbe Klang. Thank you. Farbwolken für großes Ensemble von Katrin Klose, einer jungen deutschen Komponistin Jahrgang 1990, deren Werke von namhaften Ensembles wie dem SWR-Sinfonieorchester oder dem Hugo-Wolf-Quartett aufgeführt werden. Das war eine Aufnahme mit dem Ensemble Der gelbe Klang. Als nächstes im Concerto Bavarese auf Bayern 2 eine Komposition von Joachim F. W. Schneider mit dem Titel Goldberg. Aria mit verschiedenen Veränderungen für zwei Gitarren. Das Werk bezieht sich in Titelgebung, Form und Anlage auf die Goldberg-Variationen von Bach, ohne diese direkt zu zitieren oder diesen gestisch und strukturell allzu nahe zu kommen. Es spielen die beiden Gitarristen Jürgen Ruck und Petri Kumela. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Jürgen Ruck und Petri Komela spielten das Stück Goldberg, Aria mit verschiedenen Veränderungen für zwei Gitarren von Joachim F. W. Schneider. Es geht weiter mit dem Werk Shading a Changeable Timeframe, Trio für Violine, Horn und Klavier von Christoph Johannes Weiß. Das Werk entstand als Abschlusswerk für das Konzertdiplom an der Musikhochschule Würzburg im Jahr 2012. Es musizieren Martin Kiefel Violine, Isabel Schmidt Horn und Rudolf Ramming Klavier. Thank you. Martin Kiefel, Violine, Isabel Schmidt, Horn und Rudolf Ramming, Klavier. Sie interpretierten das Trio Shading a Changeable Timeframe von Christoph Johannes Weiß. Als nächstes hören wir das Werk Abfuhr für Violine und Zuspiel-CD von Tobias Giesen, aufgenommen im Jahr 2001 an der Musikhochschule Würzburg. Akiko Tanaka, Violine, Tobias Giesen, MIDI-Programmierung und Jürgen Rummel, technische Realisierung. Thank you. Thank you. Thank you. Abfuhr für Violine und Zuspiel-CD von Tobias Giesen. Akiko Tanaka, Violine, Tobias Giesen, MIDI-Programmierung und Jürgen Rummel, technische Realisierung. Zum Ende des Concerto Bavarese auf Bayern 2 hören wir noch zwei Teile aus dem Werk Mensch und Maschine von Stefan Pötsch, interpretiert vom Komponisten selbst. Zuerst Teil 3, danach Teil 6. Thank you. Teil 3 und Teil 6 aus dem Werk Mensch und Maschine von und mit Stefan Pötsch.